So, meine Liebe, heute gibt es keine Vorspann im Radio, zumindest wir warten noch auf die Fernsehzuschauer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer neuen Woche und die beginnt ja, wie ihr das kennt, mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Friedhoff 62. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Friedhoff, was für ein schöner Name. Ja, mein Vater ist in Norwegen geboren. Ja, es ist ein nordischer Name. Ja. Ja, und von daher kommt der Name. Sehr gut. Friedhoff, um was geht es bei dir? Es geht bei mir um das Thema Sterbehilfe. Aha, großes Thema zurzeit. Die Politik berät, vorige Woche hat der Bundestag darüber auch diskutiert. Mhm, wie ist deine Position? Meine Position ist sehr positiv dazu. Ich fange eigentlich mal ganz von vorne an. Es geht darum, dass am 25. September meine Frau verstorben ist. Ja, das tut mir sehr leid. Sie war sehr krank. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ich zähle mal eine ganze Reihe von Krankheiten auf. Und zwar in erster Linie Restless-Legs-Syndrom. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ja, das heißt, dass das die Gliedmaßen, die Beine in ständiger Bewegung sind. Ja. Dazu kommt eine ALS. ALS, auch sehr schwere Autoimmunerkrankung. Nee, es ist eigentlich keine Autoimmunerkrankung, es ist eine Nervenerkrankung. Mhm. Und zwar verkümmern so langsam mal sicher die primären Motoneuronen, so heißt das medizinisch. Mhm. Das sind die Nervenbahnen, die für die Skelettmuskulatur zuständig sind. Ja. Und zwar fängt es in den Beinen an. Mhm. Und nur weiß jeder Patient, der Restless Leg hat, wenn er so einen Anfall hat, steht er auf und fängt an, durch die Gegend zu laufen. Mhm. Und wenn du eine ALS hast, du gar nicht mehr laufen kannst, weil die Lähmung so weit fortgeschritten ist, wie bei meiner Frau, dass er noch nicht mal mit einer schwimmenden Hilfe stehen konnte, ist das also eine schöne Sache, ne? Wenn man also dann dieses Beinezittern hat und man kann gar nichts dagegen tun. Ja. Ist sie dann an ALS auch gestorben? Letztendlich ist er gestorben, so erstickt ist. Sie hatte also denn das Weitere noch eine COPD. Ach du je, eine schwere Lungenerkrankung. Ja, eine schwere Lungenerkrankung, Stufe 4 Gold, hat sie immer gesagt. Ne? Sie hatte einen Herzschrittmacher und sie hatte nur noch einen halben Dickdarm. So, das heißt, deine Frau war multiple erkrankt. Multiple erkrankt, ja. Schwerst erkrankt. Wir hatten also vor längerer Zeit schon uns darüber ausgetauscht, dass sie gesagt hat, wie ein Stephen Hawking möchte ich nicht enden. Mhm. Stephen Hawking sagte ja was, ne? Natürlich. Ist sie denn dann eines natürlichen Todes gestorben? Nein. Wir haben also längere Zeit darüber wirklich teilweise also auch sehr kontrovers diskutiert, weil ich das natürlich erstmal gar nicht akzeptieren wollte. Du wolltest nicht akzeptieren, dass sie freiwillig aus dem Leben scheiden will? Ja. Wollte. Weil sie, wie wir angefangen haben, uns darüber zu unterhalten und sie gesagt hatte, das wird eines schönen Tages mal so kommen. Mhm. Da konnte sie ja mit fremder Hilfe und mit Festhalten und so weiter ja noch ein paar Schritte gehen. Mhm. Und ich denke, ja, das ist ja wohl noch ein Weilchen hin. Ne? Mhm. Wie war denn ihr Zustand ganz zum Schluss, wenn du das vielleicht mal kurz beschreiben könntest? Ihr Zustand war ganz zum Schluss einfach nur eine Katastrophe. Sie konnte sich zwar im Bett noch selbstständig hin und her bewegen, so ein bisschen, aber das Aufstehen zum Beispiel ging gar nicht mehr ohne fremde Hilfe. Ich musste sie also, wenn es soweit war, auf die Toilette hieven. Mhm. Wenn wir mal das Haus verlassen wollten, konnte ich sie also wirklich nur im Bett liegend anziehen, was also nicht ganz so einfach ist. Ne? Also vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr ging es noch so. Ich habe also die Hosen dann angezogen. Dann habe ich gesagt, komm, wir stehen mal schnell auf und habe ich sie in den Stand gebracht. Dann hat sie sich an mir festgehalten und ich konnte sie fertig anziehen. Das ging zum Schluss nicht mehr. Das ging zum Schluss gar nicht mehr. Konnte sie denn eigenständig noch atmen? eigenständig atmen konnte sie noch. Sie war im Sommer nochmal im Krankenhaus an einer ihrer vielen Lungenentzündungen. Wenn man so viel liegt wie meine Frau, ist das natürlich ganz normal. Mhm. Und wurde dann auch nochmal bronchoskopiert und der Lungenarzt hatte ihr damals gesagt, eigentlich müsste ich als Lungenarzt Ihnen das Rauchen verbieten. Mhm. Aber der Lungenarzt war in ihrem Zustand, werden sie auch nicht mehr gesünder, wenn sie damit aufhören. Also sie hatte bis zum Schluss noch geraucht. Also hat man ihr die Lebensfreude nicht genommen, weil es ihr nichts mehr gebracht hätte, es abzusetzen? Das hätte ihr überhaupt nichts mehr gebracht. Zum Schluss hat sie also wirklich rund um die Uhr Sauerstoff bekommen. Ja. Und auch Morphium gegen die Schmerzen. Mhm. Aber das ist so eine Sache, da beißt sich der Hund wieder in den Schwanz. Weil Morphium. Wie ist sie denn dann gestorben? Durch was? Und wie ist sie gestorben? Ja, wir hatten also Kontakt zu einem Sterbehelfer. Mhm. Was heißt Sterbehilfe? War das ein Arzt? Nein. Sterbehilfe ist ja bei uns in Deutschland nicht erlaubt, aber auch nicht verboten. Ja, aber ich frage deshalb, weil es schon einige couragierte Ärzte gibt, die das dann auch machen und anbieten. Also in eurem Fall war es kein Arzt. Nein, es war kein Arzt. Was war das für eine Person? Ein Privatmensch. Hatte der einen medizinischen Hintergrund? Nein, hatte er nicht. Er war sozusagen Autodidakt. Er kam aus einem anderen Beruf. Was hat dieser Mann dann gemacht mit deiner Frau? Ich kann nicht allzu viele Einzelheiten darüber preisgeben. Dazu ist die rechtliche Lage einfach noch zu verschwommen. Ich verstehe, vielleicht wenn du es nur grob erzählst, was geschehen ist. Nur so viel. Er war also im Vorfeld bei uns gewesen, hat sich ausgiebig mit uns unterhalten, weil er sagte auch, also er lässt sich nicht dazu missbrauchen, dass irgendein Teenie mal Liebeskummer hat und dann aus dem Leben gehen will. Mhm. Er unterhält sich also doch sehr eingehend mit diesen Menschen, die das machen wollen. Und er sagte, wenn ich dich jetzt frage, ob du morgen sterben willst oder gar nicht, was würdest du dann sagen? Und meine Frau ganz spontan gesagt, na dann natürlich gar nicht. Mhm. So weit bin ich noch nicht. Mhm. Ja, das war für ihn dann also erstmal so eine Art Schlüsselfrage. Und sagte, okay, wenn es soweit ist, dann kontaktieren wir uns wieder. Mhm. Und dann machen wir einen Termin und dann geht das über die Bühne. Wie ist das über die Bühne gegangen? Wenn du es auch nicht in Einzelheiten erzählen möchtest, das akzeptiere ich natürlich. Hat er ein Medikament mitgebracht? Hat er ihr etwas gespritzt? Er hat ein Medikament mitgebracht und meine Frau ist dann geschlafen. Wer hat deiner Frau das Medikament verabreicht? Sie hat selbst genommen. Das konnte sie, ne? Das ist ganz wichtig bei der Sache, dass der Sterbehelfer das Medikament zwar bereitstellen darf, aber sie muss es selbst einnehmen. Und das hat sie auch getan. Hat dieses Medikament so gewirkt, dass sie dann bald eingeschlafen ist und gestorben ist? Sie ist danach, wenige Minuten danach eingeschlafen und gestorben. Ja. Was musstet ihr dafür bezahlen? Wir mussten dafür, ehrlich gesagt, gar nichts bezahlen bisher. Weil er sagte, er hätte in Berlin sowieso einige Termine gehabt und es wäre für ihn kein Schaden. Wir haben ihm dann natürlich angeboten, ihm den üblichen Preis, den er sonst so verlangt, zu bezahlen, und den kriegt er auch noch. Wie ist der übliche Preis? Der übliche Preis ist, seine Unkosten zu decken. Reise und Hotelkosten mehr nicht. Das heißt ungefähr? Ungefähr 400-500 Euro. Warum macht dieser Mann das? Der Mann, ich habe den auch gefragt, warum machen Sie das? Er sagt, er ist dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Gut, das sagt mir jetzt nicht viel. Ja, er hat auch nicht allzu viel sich darüber geäußert. Er wollte nicht allzu viel davon preisgeben. Er sagt, es wäre ein sehr alter Mann gewesen, der ihn damals gefragt hat, mir geht's so schlecht, ich bin allein, ich habe keinen Menschen mehr auf der Welt, kannst du mir nicht helfen, ich will nicht mehr, ich bin so krank. Und der hat ihm dann irgendwas verabreicht, ich weiß nicht mehr was, er hat das auch nicht in Einstein gesagt. Mhm. Und ich stelle mir sehr schwer vor. Er fühlte sich dann irgendwie verpflichtet, ich berufen nicht, dazu, sagen, das, das zu machen. Nee, nicht berufen, aber irgendwie da mehr oder weniger reingerutscht in diese Situation. Und so, nun stelle ich mir eure Situation vor. Deine Frau ist schwerst erkrankt. Da ist man als Angehörige natürlich auch extrem belastet. Wie recherchiert man so eine Person? Das war ein ganz komischer Zufall. Wir hatten also in einem der dritten Programme eine Talkshow gesehen. Da hat dieser Mann über dieses Thema gesprochen, so, auch mit seinem Namen. Ach so, das heißt, er ist öffentlich aufgetreten und war bekannt. Ja, und darüber, über diesen Namen, den ich jetzt natürlich nicht sage, haben wir im Internet recherchiert und haben den so kontaktiert. Als deine Frau dieses Medikament genommen hatte, blieb der Mann bei euch im Zimmer? Ja. Er hat nur darauf bestanden, sagt er, aus Gründen der Humanität, damit also die Hinterbliebenen, die das miterleben könnten, irgendwelche seelischen Schäden davon tragen, dass ich das Haus verlasse in der letzten Stunde. Ach, du hast das Haus verlassen? Ja, ich habe so lange bei meiner Frau am Bett gesessen, bis sie eingeschlafen war. Und dann sagte er, es könnten Dinge geschehen, Bilder dir im Kopf bleiben, die du nie wieder los wirst. Ist besser für dich, wenn du gehst. Das heißt, du weißt gar nicht, wie die letzten Minuten deiner Frau waren? Die letzten Minuten, die ich mit ihr erlebt habe, ich habe an ihrem Bett gesessen, habe ihre Hand gehalten, habe gewartet, bis sie eingeschlafen war. Okay, aber ihre letzten Lebensminuten hast du nicht erlebt? Nein. Da war nur der Mann bei ihr? Ja. Hast du da Vertrauen gehabt? Komischerweise ja. Was hat er denn? Ich hatte den Mann vorher gesprochen, er war bei uns gewesen hier. Ja. Hatte mit ihm lange unterhalten und er hat das im Vorfeld schon gesagt. Also das läuft nur so, dass ich also denn die letzte Stunde mit deiner Frau alleine verbringe. Was hat deine Frau, sich bei dir verabschiedet, bevor du dann rausgegangen? Was hat sie gesagt? Naja, wie gesagt, ich hab denn da gesessen und ihre Hand gehalten. Wir haben noch ein paar Worte gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr die einzelnen Worte. Mhm. Sie ist dann auch ziemlich schnell, sehr, sehr schnell eingeschlafen. Mhm. Weil das war so ein sehr starkes Schmerzmittel, Schlafmittel. Aus dieser Geschichte höre ich, dass du ein Befürworter des assistierten Suizids bist. Diesen Gesetzesentwurf gibt es von dem Bundestagsvizepräsident Hinze und dem SPD-Politiker Lauterbach, gibt es diesen Gesetzesentwurf? Ja. Allerdings mit der großen Maßgabe, die auch ich für richtig halte, damit das nicht irgendwelche Leute machen, dass das in ärztlicher Hand passiert und dass das vielleicht, würdest du auch begrüßen? Bin ich sehr dafür. Ja, und dass das vielleicht die letzte palliativ-medizinische Maßnahme ist. Ja, ich muss also noch mal kurz das beschreiben, die letzten Wochen, die waren so, dass ich mir den Wecker stellen musste, weil meine Frau brauchte alle 3 bis 4 Stunden ein Medikament. Mhm. Ja, das hieß also, mehr als 3 Stunden Schlaf am Stück war nicht möglich. Eine enorme Belastung. Eine enorme Belastung. Meine Ärztin hatte zu mir noch gesagt, mach mal so weiter, dann machst du 3, 4 Wochen noch und dann landest du mit einem Burnout im Krankenhaus. Weißt du, Friedhof, ich kann den Schritt durchaus verstehen. Ich verstehe auch Menschen, da die rechtliche Situation in Deutschland nicht geklärt ist, die in die Schweiz reisen. Ich hätte an eurer Stelle etwas Sorge gehabt, dass das nicht seriös ist. Gut, du hast den Mann im Fernsehen gesehen, okay. Ja. Aber irgendjemand, der mir dann sogar noch untersagt, dass ich nicht bei meiner Frau sein kann in der Todesminute, hätte mich irritiert. Ich hätte, glaube ich, kein Vertrauen gehabt. Ich war auch im ersten Moment irritiert. Aber er hatte das... Also auch bei dieser Talkshow, man hat ihn ja auch gefragt, wie er das denn macht. Ne? Mhm. Da sagt er, es gibt da viele verschiedene Methoden. Die letztendlich bei uns angewendete Methode hat er also nicht öffentlich gemacht. Mhm. Er sagt, wenn da was falsch gemacht wird, können also furchtbare Sachen passieren, dass also da Patienten im Wachkoma landen und so weiter, wenn das also jemand falsch macht. Also aber er hat auch darüber gesprochen, dass er denn die letzte Stunde von diesen Menschen, denen die er denn erlöst, alleine verbringt. Das hat er also öffentlich auch schon im Fernsehen so gesagt. Bist du im Nachhinein mit allem so zufrieden und bist du mit dir im Reinen, dass ihr das so habt machen lassen, gemacht habt? Ich bin zufrieden, ist gut gesagt. Natürlich bin ich nicht zufrieden. Ich habe meine Frau verloren, damit kann man nicht zufrieden sein. Das war ein falsches Wort. Ich wollte sagen, bist du mit dir im Reinen, dass ihr diesen Weg gegangen seid? Zufrieden ist wirklich ein falsches Wort. Ich bin mit mir im Reinen, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil die letzten paar Tage hat meine Frau im Bett gelegen und hat um ihren Tod gebettelt. Ja. Hat gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, lass mich doch bitte endlich sterben. Ja. Deshalb brauchen wir in Deutschland dringend eine Regelung, die genau in solchen Situationen eben von ärztlicher Seite auch Hilfe dann anbietet. Erstens von ärztlicher Seite ganz wichtig, aber es ist auch noch eine weitere soziale Komponente ganz, ganz wichtig. Das ist auch schon im Bundestag oder beziehungsweise von entsprechenden Politikern angesprochen worden. Es gibt natürlich auch immer wieder ältere Menschen, die ihrer Familie lästig werden und die dann unter Umständen in diesen Schritt genötigt werden. Das ist natürlich eine Sache, die absolut gar nicht. Genau, das geht nicht und das gilt es auch zu verhindern. Lieber Friedhoff, wir haben jetzt schon sehr lange im Rahmen unserer Sendung miteinander gesprochen. Es ist auch ein sehr ernstes Thema und das kann man auch nicht in drei Minuten abhaken. Nee. Ich bitte dich um Verständnis, wenn wir uns jetzt verabschieden. Ich danke dir, dass du es von deiner Seite aus erzählt hast. Ich bin sicher, dass wir im Laufe der Woche, ganz sicher, weil das Publikum da eine sehr dezidierte Meinung zu hat, sowohl pro als auch contra, dass wir da noch weiter darüber sprechen werden. Wenn du vielleicht noch ein psychologisches Anliegen hast, dann kann ich dich gerne noch mit meiner Psychologin verbinden. Möchtest du das? Das möchte ich jetzt nicht. Ich wollte nur noch eine Sache kurz loswerden. Ich hatte ja eigentlich schon am vergangenen Freitag angerufen. Ne? Und da war auch der mit dir gesprochen hatte, ganz zu Anfang. Der sagte, er hätte wohl auch jemanden verloren und er hatte keine Tränen mehr, konnte nicht darüber weinen. Da soll er sich mal keinen Kopf drum machen. Im Vorfeld konnte ich auch nicht, im Angesicht des Todes, dass meine Frau sterben wird. Ja. Ich hatte keine Tränen, ich konnte nicht weinen. Ja. Erst danach, wie es vorbei war, da konnte ich das dann erst wieder. Ich danke dir für deinen Anruf und das Vertrauen, dass du uns das alles erzählt hast und wünsche dir trotz der schweren Trauer, in der du bist, alles Gute, Kraft und Zuversicht. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Friedhoff. Wiederhören. Also ihr Lieben, wir können natürlich sehr gerne hier heute oder auch im Laufe der Woche über dieses Thema, wir haben in dieser Sendung wirklich schon oft darüber gesprochen, aber es ist ja brandaktuell, die Politik beschäftigt sich damit und wird sich in den nächsten Monaten bis zum Sommer nächsten Jahres noch intensiv damit beschäftigen. Und quer durch die Parteien und durch die Fraktionen gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es gibt jetzt keine CDU-Meinung oder SPD-Meinung, sondern jeder Abgeordnete scheint da wirklich ganz nach seinem Gewissen im Moment zu argumentieren. Und mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Und wir können gerne hier auch darüber sprechen. Hier ist Sarah. Und Sarah ist 17 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Hi, Domian. Hallo, Sarah. Und was geht's denn bei dir? Ja, also, oh mein Gott, ich bin erstmal voll. Oh Gott, wir telefonieren. Ja, ich telefoniere. Ja, also ich bin 17 Jahre alt. Und ich bin, als ich gerade 14 Jahre alt war, bin ich zu Hause abgehauen. Warum? Weil, ja, wie soll ich das erklären? Also, meine Mama hat sich, als ich 3 Jahre alt war, von meinem Vater geschieden. Und dann hatte sie, als ich 11 Jahre alt war, eine Freundin, also die ist lesbisch. Und ja, das ist dann wohl rückwirkend so, dass sie gemerkt hat, als ich 8 Jahre alt war, dass sie auf Frauen steht. Ja, und erst war die neue Frau von der Schall nett, also wir haben uns mega gut mit der verstanden. Sie war so richtig lieb eigentlich. Ja, und nach einer Zeit wurde die richtig, richtig biestig einfach. So. Da kann man so gar nicht richtig erklären. Einfach so, wenn man das erlebt, dann weiß man, wie das ist. So, es gab auch mal Regeln und es wurden ständig irgendwelche Sachen bestraft und so einfach unnötige Sachen auch. Bei meiner Mama, ich habe noch einen kleinen Bruder, wir durften eigentlich alles machen, was wir wollten. Also wir mussten zu Hause sein, wieder die Laternen anmachen und so. Und das war unsere einzige Regel eigentlich. Also war die Frau, diese neue Frau, an der Seite deiner Mutter quasi der Grund, warum du abgehauen bist? Ja, weil sie mir auch meine Mama weggenommen hat irgendwo. Wohin bist du denn abgehauen mit 14? Also ich habe in so einem Dorf gewohnt, da leben vielleicht 2000 Leute. Mhm. Und da bin ich dann nachts abgehauen, hatte meiner besten Freundin geschrieben, dass ich jetzt abhaue und sie meinte, ich könne zu ihr kommen. Mhm. Und dann war das Gespräch mit ihrer Mutter, von wegen, dass ich dann bitte meiner Mutter ein SMS schreiben soll, damit sie sich keine Sorgen macht, wo ich bin. Mhm. Ja, und dann war ich einen Tag darauf, also nach der Nacht, war ich dann mit meiner Freundin unterwegs. Mhm. Dann habe ich einen unbekannten Anruf bekommen und das war dann die Polizei und die haben gesagt, deine Mama hat eine Vermisstenmeldung gemacht, geh doch bitte wieder nach Hause. Mhm. Ja, und zu dem Zeitpunkt war ich schon einmal nach Hause gewesen und da hatte mein kleiner Bruder auf mich eingeschlagen und dann dachte ich so, okay, dann gehe ich halt wieder. Dann bin ich gegangen und das war dann halt, das ist schon was passiert, als die Polizei mich angerufen hat. Also und das habe ich denen so gesagt. Ein Hin und Her, ein Hin und Her, ein Hin und Her. Wo bist du denn jetzt? Also ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ja. Wie lange hast du die eigene Wohnung schon? Seit Juli. Ach so, länger noch nicht. Das heißt, bis Juli warst du dann doch wieder bei deiner Mutter? Nein, gar nicht. Das ist es ja. Also ich bin, die Polizei meinte dann, was ich möchte. Ich sagte, ich möchte nicht mehr nach Hause. Dann haben die gesagt, wo ich bin. Das haben mich dann gefragt und dann habe ich gesagt, wo ich bin. Dann haben die mich dort abgeholt. Mhm. Und dann bin ich erstmal in eine Mädchenschutzgruppe gekommen, wo man so 3 Monate lang als Übergang bleiben kann. Mhm. Und von da aus bin ich dann in ein betreutes Wohnen gekommen, vom Jugendamt, halt so eine Mädchenwohngruppe. Wie war denn während der letzten Zeit, der letzten Monate, oder man kann ja schon Jahre jetzt sagen, dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, das war auch immer wieder so ein Hin und Her, weil meine Familie so ein bisschen kaputt ist. Das kann man einfach nicht anders sagen. Mhm. Also ich habe zu meinem Vater absolut keinen Kontakt mehr, nachdem da echt eine blöde Sache gelaufen ist. Und hat ja deine Mutter versucht, dich wieder zurückzuholen, dich zu überzeugen? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Wie oft habt ihr euch so gesehen in den letzten Jahren? Ja, also die erste Zeit, also ich stufe das so in 3, 3,5 Jahre stufe ich das mal ein. Und das erste Jahr hatten wir ganz wenig Kontakt, weil ich auch einfach erst echt enttäuscht war und auch selber den Kontakt gar nicht wollte. Mhm. Und dann habe ich es gewollt und dann wollte sie aber nicht. Und dann war das ein Hin und Her und dann ging es einigermaßen wieder. Und dann war der Kontakt auf einmal ganz weg für ein Jahr. Bis, ich glaube, bis vor zwei Jahren, dann war der Kontakt wieder da. Und dann war der auch gut. Bist du denn auch schon mal zu Besuch dann zu deiner Mutter gefahren? Ja, klar. Und wie hat sich die Frau dann dir gegenüber gezeigt und verhalten? Ja, es ist sehr falsch, was sie macht. Also es ist so alles ein bisschen hinterrücks. Also klar, nach vorne hin ist sie super lieb und gibt sich immer ganz nett. Aber man hört halt, was sie hinterrück sagt, wenn meine Mutter nicht da ist, was sie zu mir sagt, wie sie sich mir gegenüber verhält. Vielleicht war die ganz froh, dass du weg warst. Ja, ich glaube das auch. Vor allem, wenn mein Bruder ein halbes Jahr nach mir ausziehen musste. Mhm. Und ich bin halt in unserer Gegend geblieben und er musste das Bundesland wechseln. Er ist nach Niedersachsen gekommen. Ach du je. Jetzt hast du eine eigene Wohnung. Das ist natürlich schon mal eine tolle Sache. Was machst du? Hast du einen Beruf? Machst du eine Ausbildung? Nee, ich gehe zur Schule, weil das ist auch so blöd. Weil irgendwie ist das alles bei mir schiefgelaufen. Also ich wurde quasi mein halbes Leben lang gemobbt in der Schule und bin aufgrund dessen auch nicht mehr zur Schule gegangen. Und dann habe ich so eine Schulersatzmaßnahme gemacht. Das ist hier so eine Möglichkeit, wenn man nicht zur Schule gehen möchte, dass man trotzdem irgendwie was macht. Und dort habe ich dann einen Hauptschulabschluss bekommen. Und jetzt gehe ich aufs Berufskolleg und mache da meinen Realschulabschluss nach. Das ist doch schon mal ganz gut. Du hast ja schon viel erlebt mit deinen 17 Jahren. Wenn du so auf die letzten Jahre zurückschaust, wie beurteilst du das, was hinter dir liegt? Also ich glaube, dass es ganz schön schwer war auf jeden Fall. Also es war keine leichte Zeit, es ist immer noch keine leichte Zeit. Aber irgendwo bin ich auch ein Stück stolz auf mich, weil ich glaube, dass viele 17-Jährige in meinem Alter nicht so reif sind wie ich. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass ich ganz, ganz viel geschafft habe in der Zeit. Das glaube ich auch. Was denkst du über deine Mutter? Ja, was denke ich an meine Mama? Ja, ich liebe meine Mama, aber das kommt einfach nicht zurück. Das kommt nicht zurück? Und gibt es so ein gewisses Gefühl, dass du auch etwas sauer auf sie bist, dass sie es hat so weit kommen lassen? Ja, ne? Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich in der Schule sitze, habe ich schon mal ganz bitterböse Briefe geschrieben, weil ich einfach so enttäuscht bin, weil ich einfach denke so, dass ihre Frau mir meine Mama weggenommen hat und einfach, dass sie das zulässt. Ich habe in den Brief geschrieben, ich bin ihr Fleisch und Blut, warum macht sie das? Ich bin ihr Kind, das geht nicht. Hast du so einen Brief auch mal abgeschickt? Nein. Nein. Hast du sie immer denn gesagt, dass du enttäuscht bist über sie? Ganz oft. Also ganz oft. Von dieser Jugendhilfe, wo ich gewohnt habe und auch jetzt noch betreut werde, also ich werde erst im Januar 18, da gibt's halbjährig Gespräche, wo das Jugendamt dann teilnimmt und die Mutter und halt auch ich und meine Erzieher. Und da wird das immer wieder angesprochen, aber, weil das ist ein ganz großes Thema bei mir. Aber was sagt sie denn dann, wenn, das ist doch für eine Mutter schlimm, wenn die Tochter sagt, ich bin total enttäuscht von dir. Wie versucht sie sich da zu rechtfertigen? Ja, sie sagt, dass es meine Schuld ist und, deine. Ja, genau. Mhm. Und dass ich mich ja nicht vernünftig verhalten hätte. Und ja, ganz, ganz böse Sachen auch, wo ich mir denke, so darum geht's doch gerade gar nicht. Also wo sie dann sagt, ich hätte mein Leben nicht auf die Reihe bekommen und sowas. Ja, das sagt man zu einem 14-Jährigen eher nicht. Also es gibt keine Selbstkritik, es gibt keine Einsicht. Sie walzt das auf dich quasi ab. Das finde ich ein bisschen arm, muss ich sagen. Vielleicht hast du auch eine gewisse Schuld, aber du warst jung, du warst in der Pubertät, da muss man als Elternteil stark sein und das Kind auffangen und für das Kind da sein. Ja, ich war bestimmt kein liebes Kind, das will ich gar nicht leugnen. Ja, ich habe auch Scheiße gebaut das will ich gar nicht leugnen, aber ich finde trotzdem, als Mutter hat man da... Absolut. Man setzt ja nicht umsonst Kinder in die Welt. Ja. Aber Sarah, du hast es gerade richtig gesagt. Du hast eine tolle Sachen hingelegt. Du hast dein Leben jetzt in der Hand. Du hast eine eigene Wohnung. Du machst eine Schulausbildung. Da kannst du verdammt stolz drauf sein, finde ich. Und du hast Erfahrung gesammelt. Ja, aber mir fehlt meine Mama. Bitte? Mir fehlt meine Mama. Dir fehlt deine Mama. Ich bin immer wieder bei meinem Freund. Die Mama, der ist Ausländer. Ja. Die Mama lädt ihn jedes Wochenende ein. Die zwingen ihn schon zu kommen, weil sonst gibt es halt richtig Stress bei dem, wenn er nicht kommt. Kann man nur hoffen. Und so kommen Essen und das habe ich einfach nicht. Ja, da kann man nur hoffen, dass seine Mutter irgendwie mal zur Besinnung kommt und sich verändert. Aber mach dein Ding weiter. Ich wünsch dieser Frau, die mir meine Mama weggenommen hat, schon den Tod. Ich sage das auch öffentlich, ich wünsche dir den Tod, wirklich, weil ich glaube einfach, wenn sie irgendwann einen Löffel abgibt, habe ich meine Mama wieder. Mhm. Sarah, wie gesagt, ich finde gut, dass du so Tritt gefasst hast und ich wünsche dir von Herzen, dass das weiter so klappt. Und ich möchte aber gerne auch nochmal, dass meine Psychologin nochmal kurz bei dir anruft. Ist das okay? Ja, Psychologen kenne ich genügend. Kennst okay, du genügend? Ja, sie kann anrufen. Ja, vielleicht kann man dann noch ein paar Worte reden, was den Zorn betrifft, den du auf diese Frau hast. Ich finde gut, dass du es bisher geschafft hast. Kompliment. Dankeschön. Mach weiter so. Danke. Mach weiter so. Liebe Sarah, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay? Okay. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Guido. Guido ist 45. Guten Morgen, Guido. Ja, hallo und Glück auf, Jürgen. Ja, Glück auf. Glück auf sagt man doch im Ruhrgebiet. Richtig, rufst du aus dem schönen Ruhrgebiet aus Bochum an. Na guck mal, das ist doch super. Guido, was geht's denn bei dir? Ja, mein Problem ist, ich bin so seit Jahren so übermäßig aktiv, nervlich aktiv, übermäßig, ich will jetzt nicht sagen mit den Nerven am Ende, aber... Es sind also komische Sachen, die da passieren, so die ganzen Jahre. Beschreib's mal ein bisschen näher. Kann ich dir sagen. Fing so an vor 5, 6 Jahren, wenn ich draußen bin, also gucke ich unter meine Schuhen, ob da nicht irgendwie was drunter ist. Wenn ich zu Hause bin, bevor ich rausgehe, gucke ich 10-mal, ob der Kühlschrank auch richtig, das sind so Sachen, zu ist. Ob der Ofen aus ist, ich weiß, er ist aus. Ich mache... Hab so 3 Sicherungsknöpfe allein nur in der Wohnung jetzt für die Küche, nur für den Herd. Mhm. Und guck dann aber trotzdem noch 5-mal oder vielleicht auch 10-mal, ob da wirklich alles aus ist. Ne? Also bevor ich dann rausgehe, sind dann schon 20 Minuten vergangen. Verstehe. Also Kontrollzwänge. Genau. Wenn du, jetzt hast du es eingehend einleuchtend beschrieben, wenn du rausgehst, wie ist das draußen? Du sagst, du guckst unter deine Schuhe, ob irgendwas unter den Schuhen ist. Gibt es sonst draußen auch noch irgendwelche Kontrollzwänge, wenn du unterwegs bist? Nee, ist eigentlich so das Einzige, wo es damals so mit anfing, mit unter den Schuhen zu gucken. Und ich habe ja auch viele Bekannten und Kollegen, die haben das dann gesehen und haben mal gesagt, also wo es vor Jahren anfing, machst du da? Hast du denn immer alle? Mhm. Ja, ich sag, ich guck doch halt nur unter die Schuhe, ob da eben nichts drunter ist. Mhm. Ne? Ja, und es wurde dann halt immer schlimmer und schlimmer. Das war draußen so das Einzige. Aber wenn ich so, ich wohne alleine, bin Single, so eine kleine Single-Wohnung, wenn ich so zu Hause bin, da mache ich Sachen, die sieht auch keiner. Oder wenn mein Kollege oder Kollegen hier sind, die kriegen das dann mit. Ja. Und Was machst du denn in der Wohnung für Sachen, die keiner sieht? Ja, wenn ich zum Beispiel sitze jetzt. Bitte? Hörst du mich noch? Ich habe dich gar nicht verstanden. Zum Beispiel? Ja, ich sage, ich stehe auf und guck dann auch, ist der Ofen aus, obwohl ich weiß, ich sitze, der ist aus. Ach so, ne? Auch wenn du in der Wohnung bist, nicht nur auch wenn du in der Wohnung bist. Ja, auch wenn ich in der Wohnung bin. Ne? Bist du die ganze Zeit, während du in der Wohnung bist, wenn du zu Hause bist, mit diesen Dingen so gedanklich beschäftigt? Teilweise, kommt drauf an. Ich sitze auch vom PC ab, Fernseher an, guck oft deine Sendung auch. Das lenkt so ein bisschen ab, aber so vom Prinzip her. Also es ist bestimmt schon dein Leben. Ja, ist schon Zwang. Mhm. Wer weiß das denn sonst jetzt noch? Du hast es jetzt mir erzählt, die Kollegen haben es draußen mal so mitbekommen. Erzählst du das deinen Freunden und Bekannten? Ja, erzähle ich, und die wissen das ja auch. Und ich sage, wenn da mal Besuch hier ist oder hier war, ne, ich mache dann auch nach 2 Zigaretten, mache ich den Aschenbecher sauber und putze den Tisch ab und so. All so Sachen. Mhm. Ja, und die haben ja auch schon oft gesagt, geh mal zum Nervenarzt, was ich schon längst hätte machen sollen, habe mich aber irgendwo auch nie getraut, immer gedacht, das geht schon von alleine weg, okay, was aber eben der Fall nicht ist. Das Ganze beutelt dich jetzt schon mehrere Jahre, wie du gerade gesagt hast. Ganz genau. Und du warst noch nie beim Nein. Therapeuten, beim Arzt, Nein. beim Psychiater, noch nie? Nein, noch nie. Dann ist das es Erste ist, ich habe, wie gesagt, mal gedacht, das geht von alleine weg, aber ich glaube, das wird immer schlimmer. Das glaube ich mittlerweile auch, ja. Und du hast ja gelernt, dass es nicht von alleine weggeht, und du hast auch gelernt, dass du es offensichtlich nicht alleine in den Griff bekommst. So sieht's aus. Das heißt, dann wird es höchste Eisenbahn, dass du was unternimmst. Ja, ich habe mich jetzt kundig gemacht. Hier in Bochum gibt es ja mehrere Neurologen. Und ja, Neurologe ist ja, glaube ich, nicht richtig Ansprechpartner. Du musst zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychiater. Am besten ein Psychiater und Psychotherapeut in einer Person. Ja, aber ich habe gedacht, ich gehe vielleicht erst noch zum Neurologen. Ja, da, also auf jeden Fall, der könnte dich dann auch weiter lotsen, das stimmt schon. Auf jeden Fall musst du was machen. Zwänge aller Art ist ein groß beschriebenes Krankheitsbild in der Psychiatrie. Und da kann man richtig helfen. Wenn du jetzt das willst, kann man dir da helfen. Und ich glaube, ja, dass du das in den Griff kriegst. Ja, klar. Hast ja auch recht. Ist auch schlimm. Ich sehe das ja auch selber so. Ich sag mir manchmal so, für mich allein, ich sage, Mann, wo hast du doch nicht mal alle, ne? Ich habe so eine 38 Quadratmeter Wohnung, die habe ich total im Überblick. Ja. Ist halt ein Zwang, ne? Und wie sieht das denn beruflich aus? Beruflich sieht es so aus, dass ich im Moment keine Arbeit habe. Bin immer gelernter Maler und Lackierer. Mhm. Und eventuell im nächsten Jahr wieder einen festen Job. Bin aber auch, ich war für das Fahrrad, ich bin den ganzen Tag unterwegs, bei Wind und Wetter. Also ich bin immer in der Luft. Da, als du die Arbeit noch hattest, hattest du da auch schon die Zwänge? Teilweise, aber dann habe ich mich so zusammengerissen, weil man ja eben unter mehreren Leuten ist. Mhm. Also dann habe ich mich so zusammengerissen, dass es eben nicht so zum Vorschein kam. Aber wenn ich dann wieder zu Hause war, für mich alleine, dann ging er wieder raus. Brachst wieder raus. Da ist ja keiner da, sieht keiner. Ne? Ja, genau, verstehe. So, Guido, wir sind uns einig, dass du was unternehmen musst. Ne? Sind wir uns einig? Ja, denke ich auch. Ja, aber absolut. Ja. Jetzt wird dich meine Psychologin anrufen und dir erklären, was und wie du es am besten anstellen kannst, deine Hilfe und welche Therapie das Beste ist und so weiter. Ist ein reines Infogespräch. Brauchst keine Sorge haben, dass du jetzt da psychologisch auseinandergenommen wirst. Die Christine informiert dich einfach. Nein, ich freue mich ja. Das machen wir so. Ja, gut. Dann legst du bitte auf und die Christine ruft dich gleich an. Machen wir. Darf ich noch einen Gruß loswerden? Ja, okay. Ich möchte einmal den fertigen guten Kollege von mir grüßen, der jetzt gerade zuschaut. Okay, das war heute die einzige Ausnahme, sonst haben wir hier eine Grußsendung. Lieber Guido, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, ciao. Danke, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.34 Uhr. Ich möchte euch gerne das Thema Mittwoch sagen. Diese Woche ist ja Themenwoche in der ARD Toleranz und wir haben den Spieß ein bisschen rumgedreht und unser Thema heißt, das kann ich nicht akzeptieren. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, denen Menschen so richtig gegen den Strich gehen, die irgendwie anders drauf sind und die anders leben. Welche Leute gehen euch richtig auf den Wecker oder welche Leute lehnt ihr regelrecht ab? Vielleicht Leute, die eine andere Religion haben, von denen oder von der ihr sagt, das kann ich nicht akzeptieren. Vielleicht lehnt ihr eine besondere Sexualität ab. Und ihr sagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Da hört meine Toleranz auf. Vielleicht lehnt ihr auch Leute ab, die einen besonderen Lebensstil haben, die irgendwie ganz anders drauf sind als andere und ihr habt sie in eurer Umgebung und sagt, nein, hier ist Schluss, das möchte ich nicht. Oder vielleicht lehnt ihr auch bestimmte politische Orientierungen ab und sagt, das kann ich nicht akzeptieren. Was könnt ihr nicht akzeptieren? Vielleicht könnt ihr auch die katholische Kirche nicht akzeptieren. Oder irgendeine Institution, von der ihr meint, nein, das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Also, wenn ihr euch gerne anmelden wollt per Mail, dann macht das gerne unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung an ab 0 Uhr. Das kann ich nicht akzeptieren, Thema am Mittwoch. Hier ist Ronny. Ronny ist 22. Guten Morgen, Ronny. Hallo. Hallo, Ronny. Domian. Um was geht's bei dir? Ich möchte mit dir über meine Sucht sprechen. Über was? Über meine Sexsucht. Deine Sexsucht? Genau. Ja. Wie lange hast du die denn schon? Seit etwa einem Jahr. Mhm. Erzähl mal, wie diese Sexsucht sich so bemerkbar macht bei dir. Ja, es dreht sich halt in meinem Kopf alles nur noch um Sex. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an Sex mit fremden Männern. Immer nur mit Männern? Ja, nur mit Männern. Mhm. Du denkst daran oder hast du auch viel Sex mit Männern? Mindestens einmal täglich. Hm. Wo lernst du die kennen? Meist auf Parkplätzen an Autobahnen. Dann fährst du gezielt irgendwie Parkplätze an? Genau. Was machst du beruflich? Ich bin Kraftfahrer. Ach so, dann ist ja ganz praktisch. Das heißt, wie Kraftfahrer? Heißt LKW-Fahrer? Genau, also sobald ich Verlangen verspüre, kann ich eigentlich direkt, ich weiß, wo was geht. Achso, es gibt so viele Rastplätze überall in Deutschland, wo auch sexmäßig was abgeht. Da bist du informiert, wo es auch schwul zugeht. Absolut. Und da lernst du dann die Jungs kennen. Genau. Jeden Tag ein. Jeden Tag ein. Und immer einen Fremden. Meistens. Wie kommt denn das, dass das erst seit einem Jahr so stark ist? Nochmal bitte. Wie kommt denn das, dass das erst so seit einem Jahr so stark ist? Ja, das hat sich schleichend entwickelt. Ich gehe davon aus, dass du keine Beziehung hast im Moment. Nein, genau. Hattest du vorher mal eine Beziehung? Mit einer Frau, ja. Ah ja. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Wann hast du denn bemerkt, dass du auf Männer stehst? Da war ich 19. Ja, ist auch noch nicht so lange her. Jetzt bist du 22. Genau. Hast du eine Sehnsucht nach, vielleicht auch nach einer Liebe oder nach einer Beziehung? Nein, absolut nicht. Eigentlich geht es mir nur um den Sex mit den Männern. Ja, na gut, es könnte ja sein, dass es im Moment dir um den Sex geht, das ist mir klar, aber dass du im Geheimen du dennoch etwas anderes ersehnst. Nee, das ist nicht der Fall. Also gehen wir eigentlich nur rein um den Sex und darum bin ich auch viel auf Parkplätzen unterwegs und hole mir das, was ich möchte. Mhm. Nun, ist das immer so eine Frage beim Sex? Wann ist Sex einfach ein intensives Erleben und wann fängt eine Sucht an? Du hast gerade das Wort Sucht selbst gebraucht. Mhm. Warum? Weil ich keine Befriedigung mehr verspüre nach dem Sex. Wie fühlst du dich denn, wenn du mit einem Typ Sex hattest? Ja, schmutzig. Warum schmutzig? Weil es oft fremde Männer sind, wir es im Freien treiben. Mhm. Geht so weit, dass du dich sogar ekelst? Nee, das kann man nicht sagen. Ich find's ja auch ein bisschen geil. Ja, schon, aber ich meine so hinterher. Nee, das nicht. Das nicht, aber schmutzig fühlt sich schon. Ein bisschen, ja. Was sind das eigentlich für Männer? Sind das auch LKW-Fahrer oder kommen da auch andere auf diese Rastplätze? Da kommen auch Anwälte, Ärzte, da kommen alle. Und man kommen auch Leute, die mit Frauen verheiratet sind. Und man treibt es dann im Auto oder im Freien? Im Freien, im LKW, auf der Toilette, ja. Da gibt es keine Grenzen. Ja. Da kommt jeder hin, um Sex zu haben. Da sind keine Stricher. Richtig. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du das so beschreibst, gehe ich davon aus, dass du unter der Situation, in der du da drin steckst, auch leidest. Ist das so? Ja, schon, ja. Ja, dann stimmt es. Dann würde ich auch sagen, ist das eine Sucht. Unter einer Sucht leidet man. Sonst würde man sagen, ich genieße das Leben und habe halt viel Sex und viele Männer. Aber das ist ja schon heftig. Das heißt, du hast über 300 Kerle im Jahr. Im etwa, ja. Mhm. Naja, es ist, sind nicht immer unterschiedlicher. Also ab und zu treffe ich dann mal einen wieder. Mhm. Wie ist dein Leben denn sonst so? Du bist LKW-Fahrer. Was machst du sonst so im Leben? Ja, was mache ich sonst? Ich gehe meinem Beruf nach. Bist du sehr viel auf der Straße und sehr viel unterwegs? Ja. Fast durchgehend. Also ich bin 3 Wochen unterwegs und dann mal ein Wochenende zu Hause. Ich habe eine kleine Wohnung. Mhm. Also ist das Zuhause quasi die Straße, nicht die Wohnung? Genau. Mhm. Fährst du nur in Deutschland oder gehst du auch weiter? Nee, ich fahre nur in Deutschland. Mhm. Wie sieht es aus so mit Freundeskreis oder Hobbys? Ja, ist natürlich zeitlich begrenzt. Darum ist der Freundeskreis sehr klein. Und, ein Hobby habe ich ja. Das findet auf Parkplätzen statt, ne? Also Sex. Richtig. Mhm. Sonst nichts weiter? Nicht wirklich. Wie ist der Kontakt so zur Familie? Der ist eigentlich ganz gut. Mhm. Ich habe mich auch vor der Familie und dem kleinen Freundeskreis geoutet. Mhm. Ja, das wurde auch so anerkannt. Also die Reaktion war okay? Die war okay. Mhm. Ja, Ronny, da ist jetzt die Grundfrage, die man wirklich dann ausgiebig erörtern muss. Warum ist das so? Warum brauchst du das jeden Tag? Und dann auch noch in dieser eher schmuddeligen Atmosphäre. Warum ist das so? Warum kannst du nicht... Ich versuche meinen Psychiater auch gerade rauszufinden. Ach, dein Psychiater. Das heißt, du bist deshalb in Behandlung? Genau. Mhm. Wie lange schon? Seit 4 Monaten. Und was meint der? Welche Spur, welche Fährte hat der? Hat er mir bislang nicht spüren lassen oder wissen lassen. Mhm. Also wir führen einmal die Woche etwa ein Gespräch, aber bislang ja, es geht etwas besser, weil ich mich frei reden kann, aber wirklich geholfen hat er mir noch nicht. Da hast du gedacht, rufst du mal hier an, vielleicht kann man da eher noch einen Tipp kriegen. Domian, der ist so erfahren. Ronny, das ist natürlich schmeichelhaft für uns, aber das ist natürlich in der Tat eine Aufgabe für einen Therapeuten oder Psychiater, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Das kann man nicht in 4 Minuten rauskriegen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen stutzig, wenn du da schon doch mehrere Monate bist und noch gar nicht irgendwie mal so eine Idee entstanden ist, woher das kommt. Das macht mich jetzt so ein bisschen nachdenklich. Wie findest du den Typ denn, bei dem du da bist? Wie ich persönlich den finde? Ja, also ich meine nicht sexuell, sondern wie du den, kommst du mit dem gut klar? Respektierst du den? Ja, auf jeden Fall, klar. Mhm. Das ist wie gesagt, also die Gespräche, die wir führen, die helfen mir ja auch schon ein wenig, kann ich ja merken, aber ja. Es ist noch nicht wirklich besser. Ich habe neulich einen kennengelernt, der hat sich operativ behandeln lassen, um sich selber besser befriedigen zu können. Um sich selber besser befriedigen zu können? Wie das? Korrekt. Der hat sich 2 Rippen ausoperieren lassen, um mit seinem Gesicht zum Genitalbereich zu kommen. Hör mal, das ist ja wohl mehr als abgefahren. Das finde ich auch total abgefahren, aber die Idee war super. Die Idee fandst du super? Ich fand persönlich die Idee super, ja. Hast du das deinem Psychiater auch erzählt? Ja. Was sagt der? Ja, ganz schön verrückt. Gelinde ausgedrückt. Quasi. Quasi, ja. Also ich hoffe, Ronny, dass du dir die Rippen nicht rausnehmen lässt. Also ich war schon am Überlegen. Ja, aber da müssen wir nicht ernsthaft weiter drüber reden. Nein, nicht weit. Okay. Also wenn du einen guten Draht zu diesem Psychiater hast, kann ich dir nur empfehlen, das weiterzumachen. Ja. Und frag ihn ruhig mal auch offensiv, was er glaubt, woran das liegt. Und ob er nicht Ideen hat, auch Strategien für dich, wie du dem ausweichen könntest. Okay. Nur da sitzen und labern ist ja nun auch nicht. Es soll ja auch was dabei rumkommen. Na klar. Je mehr er dich spiegeln kann, was er glaubt, was in dir los ist, desto eher kannst du dir ja selbst auch helfen und die Notbremse ziehen. Richtig, ja. Was wäre denn so das Ideal? Wo möchtest du denn gerne hinkommen in der Entwicklung? Ja, ich möchte mich natürlich schon mal jemanden gerne verlieben. Ja, genau. Genau. Und dann aber weg sein von diesen Parksätzen. Ja, genau. Und diesem schmuddeligen Sex mit anderen Männern. Ja. Insofern finde ich die Initiative von dir gut, dass du so schnell jetzt schon da dir professionelle Hilfe gesucht hast, und mach das mal weiter so. Das ist der richtige Weg. Und, okay. Und löcher den ruhig ein bisschen. Das kann nicht schaden. Das mache ich. Ja, dann wünsche ich alles Gute und viel Glück, Ronny. Domian, dankeschön. Gerne, tschüss. Bis dann. Circo ist hier. Circo 21. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, Circo ist mein Name. Ja, ich lese es hier. Okay. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Ich bin ein syrischer Flüchtling, lebe seit 1,5 Jahren wieder in Deutschland und ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen sollte. Du bist ein syrischer Flüchtling und sprichst perfektes Deutsch. Wie geht das? Also ja, perfekt kann man das jetzt nicht nennen, doch, aber kann man. Also ich finde schon. Zwischen 99 und 2007 habe ich hier in Deutschland in Wesel gewohnt. Mhm. Und 2007 haben sich meine Eltern entschieden, dass wir wieder nach Syrien reisen. Zurückgenommen. Genau. Und genau. Mhm. Und nach dem Krieg, nachdem das angefangen hat, und, war ich der Einzige in der Familie, der keinen Militärdienst geleistet hat. Und derjenige, der keinen Militärdienst geleistet hat, war somit am gefährdetsten in der Familie. Und da ist das Motto in Syrien, entweder töten oder getötet werden. Und dabei habe ich nicht mitgemacht. Und meine Eltern haben sich entschlossen, dass ich wieder nach Deutschland fliehen sollte. Ach so, das heißt, du bist alleine zurückgegangen und deine Familie ist noch in Syrien? Meine Familie kam ungefähr nach 6 Monaten hier in Deutschland an. Das heißt, letztes Jahr, am 23. Mai 2013, kam ich in Deutschland, in Frankfurt an, illegal, auf illegale Art und Weise. Mhm. Über welche Wege bist du hierher gekommen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt genau erzählen sollte. Nee, dann erzähl es nicht, wenn es irgendwie... Doch, ich würde das gerne erzählen, wenn euch das interessiert. Ja, ich vermute, dass das irgendwelche Schleuser waren, die dich hierher gezogen haben. Genau. Ja, das fing in Syrien an. Es gibt ja so bestimmte Läufer, die unter Schleuser arbeiten. Mhm. Und solche Läufer, die in Syrien leben, haben die Zeit, also den Kriegszeit ausgenutzt und nutzen das bis heute immer noch. Und was heißt Läufer? Das heißt, die bringen Kunden für Schleuser, die in zum Beispiel in Istanbul leben. Und ja, die haben uns angeboten, wollt ihr euren Kind Circo wieder nach Deutschland schicken oder nicht? Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, selbstverständlich, auf jeden Fall gerne. Die haben euch aber in Syrien angesprochen, diese Läufer. Oder genau, deine Eltern. Genau. Genau. Wo habt ihr in Syrien gelebt? In Aleppo. In Aleppo, okay. Mhm. Genau. So, und dann sind die angesprochen worden, deine Eltern, und dann, wie ging das weiter? Genau, nachdem meine Eltern angesprochen wurde, haben wir über den Preis nachgefragt und darüber viel geredet und wir kamen auf einen Gesamtbetrag von 10.000 Euro. Den deine Eltern zahlen mussten, damit du fliehen kannst? Genau. Nur du, genau. Es ging jetzt erstmal nur um deine Person? Genau. Ja. Und wer hat schon heutzutage in Syrien 10.000 Euro und erst recht in Kriegszeit? Und da kam ich auf die Idee, mal meinen besten Freund anzuschreiben, Elvis. Und in Deutschland? Mit dem hatte ich einen Kontakt. Also den Kontakt habe ich gar nicht abgebrochen mit Elvis und Severn. Und auf jeden Fall habe ich dann danach gefragt, ob die mir finanziell ein bisschen unterstützen können. Mhm. Und dann haben meine besten Freunde auch hier in Wesel eine Spendenaktion gestartet. Ah, wie toll. Das ist ja super. Ja. Das heißt, die haben die 10.000 Euro zusammengekriegt? 10.000 Euro nicht, aber die haben den ersten und wichtigsten Schritt für meine Flucht getan. Das heißt, die haben bis zu 1.500 Euro zusammengesammelt. Mhm. Dann wurde mir das am 1. Weihnachtstag 2012 wurde mir das überwiesen in Syrien. Mhm. Und, okay, aber das ist ja noch nicht viel. Ist es viel, aber wenn 10.000 verlangt sind, sind 1.500 ja noch nicht viel. Ja, und dann haben sich meine Onkels gemeldet, die aus Dubai kommen. Und die haben gesagt, ja, da die Freunde von Chirko aus Deutschland auch spenden, dann spenden wir natürlich auch. Und wir haben dann bis zu 8.500 Euro auch dazu gezahlt. So, jetzt stelle ich mir vor, ich meine, solche Sachen gab es ja früher zwischen der innerdeutschen Grenze auch. Wie geht das? Du hast jetzt mühsam und durch das Wohlwollen anderer Menschen hast du die 10.000 Euro irgendwann in der Hand in Syrien, was schon kompliziert genug war. Ja, auf jeden Fall. Wem kann man denn jetzt mit einem guten Gefühl das Geld geben, ohne Sorge zu haben, dass das vielleicht einfach weg ist, das Geld? Wie geht das? Ja, in so einer Kriegszeit muss man halt so ein Risiko übernehmen. Und muss man das Geld denn dann sofort bezahlen oder wird das so peu à peu bezahlt? Also ich sage Ihnen das kurz. Sobald ich im Flugzeug in Istanbul saß und die Türen geschlossen wurden, musste mein Vater sofort die 10.000 Euro abgeben. Aber nach Istanbul musst du ja auch erstmal kommen von Syrien. Genau. Und das fing so an, dass ich von Syrien aus am 1. Mai 2013 verlassen habe. Und das ging so einfach? Da konnte man sich ins Flugzeug setzen und nach Istanbul fliegen? Nein. Das ist ja das Problem. Ich bin dann auf legale Art und Weise nach Türkei gereist mit dem Minibus. Legal? Und, genau, legal, mit einem syrischen Pass. Und von da aus bin ich bis nach Istanbul 21 Stunden lang mit dem Bus gefahren. Okay, da sitzt du in Istanbul im Flugzeug. Dein Vater sitzt noch in Syrien. Der kam auch nach Istanbul, aber nach einer Woche, nachdem ich ungefähr 10 Tage lang gewartet habe, bis der Schleuser gesagt hat, heute kannst du raus. Du sitzt im Flieger, dein Vater ist irgendwo in Istanbul und hat diese 10.000 Euro bei sich in der Tasche, war es so? Genau, er saß neben dem Schleuser, also er durfte kein 5 Meter weit weg sein. Also. Die saßen in einem Café und in der Zwischenzeit ich hatte ein Handy in der Hosentasche und der Schleuser hat mich im 2-Minuten-Takt immer angerufen. Ja, wo bist du? Bist du bei der Polizei vorbeigekommen? Wie hast du das geschafft und alles drum dran? Und das war jetzt echt ein Abenteuer für mich. Und Das glaube ich. Und die Chancen lagen 50-50. Entweder bin ich innerhalb 2 Stunden in Deutschland oder ich lande gleich im Gefängnis. Und warum hättest du im Gefängnis landen können? Du warst doch schon immerhin in Istanbul. Ja. Ja gut, ich hatte 2 Flugtickets. Und ein deutsches Visum, das gefälscht war. Das deutsche Visum und Flugticket von Istanbul aus bis nach Frankfurt hatte ich in meiner Hosentasche. Und das Flugticket nach Libanon habe ich der Polizei gezeigt. Das heißt, ich brauche kein Visum, wenn ich von Istanbul aus bis nach Libanon, Beirut fliege. Als ich das der Polizei gezeigt habe, haben sie die sich das angeschaut. Gut, okay, du möchtest nach Libanon fliegen. Das heißt, die Polizei am Flughafen, oder wo war diese Polizei, der du das gezeigt hast? Also da bei der Kontrolle. Also, am Flughafen? Wenn mein Pass kontrolliert wird, wohin ich fliegen muss. Und, und auf jeden Fall, nachdem ich da durchgelaufen bin, bin ich zum Transitbereich gerannt. Zum Transitbereich, um dann in den Bereich zu kommen, wo es nach Frankfurt oder nach Europa geht. Genau, aber unauffällig. So, dass keiner mitbekommt, dass ich was anderes im Gedanken habe. Und dass das überhaupt geht, wundert mich, dass man dann da hinlaufen kann zu dem Transitbereich. Offensichtlich. Das war für mich das Riskante. Am riskantesten. Am riskantesten, ja. Und auf jeden Fall bin ich so schnell wie möglich zu den Toiletten gerannt, habe mein Frankfurt-Ticket rausgeholt, mein deutsches Visum auch rausgeholt, auf meinen Pass selber auf der Toilette geklebt, also auf meinen Pass. Bin damit dann zum Transitbereich wieder zurückgelaufen. Wahnsinn. Und genau, und auf jeden Fall hat einer von den Mitarbeitern mich dort erwartet. Und der war ein Teil von der Mafia und hatte bei sich ein Foto von mir, damit er mich durch, damit er Bescheid weiß, dass ich derjenige bin, der fliehen will. Und ja. Also im schlimmsten Fall wärst du in der Türkei ins Gefängnis gekommen. Auf jeden Fall. Und keine Frage. Wäre die Gefahr dann sogar gegeben, dass die Türkei dich abschiebt wieder nach Syrien? Nein, das ist so, dass man dann für 2 Wochen lang ins Gefängnis kommt und dann wird man freigelassen. Aber trotzdem, das würde einen demotivieren. Und, ja, natürlich, natürlich. Also eine richtig abenteuerliche Geschichte. Deine Eltern sind dann später nachgekommen. Auch in ähnlicher Weise mit einem Schleuser? Ja. Ja. Jetzt die ganze, ich hatte Glück, um ehrlich zu sein, Domian. Ich hatte sehr viel Glück, weil ich die deutsche Sprache so einigermaßen beherrschen konnte. Und wie gesagt, als ich im Transitbereich war, habe ich noch versucht, mit deutsche Frauen, Weibern mich zu unterhalten und so zu tun, als wäre ich einer von denen. Jetzt ist die Familie hier, die ganze Familie ist hier, die enge Familie. Genau, meine ganze Familie, außer meine Schwester, die noch in der Türkei ist, also die ist von, die ist jetzt verheiratet, hat eine kleine Tochter, 4 Jahre alt und die ist jetzt in der Türkei. Ja. Genau. Du hast gerade gesagt, dass ihr aus Aleppo kommt und Aleppo ist ja nun mittlerweile eine Stadt, die auch hier in Deutschland bekannt ist. Früher war sie überhaupt nicht bekannt und es ist eine Stadt der Zerstörung. Soweit ich das beurteilen kann. Genau. Wie empfindet ihr das? Das ist deine Heimatstadt oder die Heimatstadt deiner Familie, wenn ihr diese Bilder im Fernsehen seht? Die Bilder im Fernsehen, um ehrlich zu sein, Domian, ist das wirklich untertrieben. Also ich habe das selber mit eigenen Augen gesehen und also es ist schlimmer, es ist real schlimmer als die Bilder. Definitiv viel schlimmer. Und erst recht, wenn sein eigener Vater 2 Wochen lang von der Freien Syrischen Armee entführt wurde. Und mein eigener Cousin wurde auch noch entführt, gefoltert und ermordet und seine Leiche kam wie immer nicht wieder zurück. Auf jeden Fall, ich habe dort auf jeden Fall auch 1-2 Monate lang versucht zu studieren, Zahntechnik und ich konnte es nicht. Mhm. Psychisch konnte ich das nicht. Was ist deine Prognose? Wie wird sich das weiterentwickeln in Syrien? Es wird auch definitiv noch jahrelang dauern. Es wird definitiv jahrelang dauern und ich habe jetzt für mich selber Syrien abgeschlossen. Ich will hier in Deutschland eine neue Zukunft anfangen und ich möchte einfach das vergessen, was ich erlebt habe. Das glaube ich. Wie gut und wie schön, dass es geklappt hat, dass du hier gesund hier bist und dass deine Familie gesund hier ist. Dennoch bleibt natürlich eine große Trauer, wenn man an all die, an eure Freunde oder vielleicht weitläufigen Verwandten denkt, die noch dort unten leben und die schlimmes Leid durchgemacht haben. Genau. Ja. Türko, danke für die Schilderung. Das fand ich jetzt sehr interessant, das mal hier auch in unserer Sendung mal live zu hören, da man immer im Fernsehen darüber sieht und nie so richtig ein Augenzeugen hört, zumindest bei uns. Danke dir, Domian. Danke. Es war mir auch eine Ehre, mit dir zu telefonieren. Und ich würde auch gerne meine Freunde begrüßen, Elvis und Stefan und Robin, und würde sie gerne fragen, ob sie mir eine Unterschrift von ihnen per Post schicken können. Okay, das mache ich. Da legst du bitte auf und wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal an, okay? Okay, Türko, alles Gute, wir melden uns gleich. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Nami Strack. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.